7. Liebe Fahrgäste, wir kommen jetzt zur Raststätte Kamener Kreuz. Hier machen wir eine längere Pause. Sie können etwas essen und trinken. Wir fahren um 20.15 Uhr weiter. Jetzt ist es 7:45. Wir fahren in einer halben Stunde weiter. Seien Sie bitte pünktlich wieder am Bus. Guten Appetit.